Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, richtete am 25. Oktober zu C-105 2016 an die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas das historische Schreiben, die zeitgemäße Pflicht der Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Aufgaben der Gewerkschaftsorganisation. Er schrieb wie folgt: In der Zeit des revolutionären Aufschwungs, wo die ganze Partei, die ganze Armee und das gesamte Volk getreu dem auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegten grandiosen Programm eine dynamische Generaloffensive für den endgültigen Sieg beim Aufbau des starken sozialistischen Staates unternehmen, ist der 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas eröffnet worden. Dieser Kongress wird ein historischer Anlass dazu, die Macht und den unbesiegbaren Geist der Arbeiter, die um die Partei fest zusammengeschlossen sind, vor aller Welt zu demonstrieren, die Funktion und die Kampfkraft der Gewerkschaftsorganisationen weiter zu erhöhen und dadurch alle Arbeiter und Gewerkschaftler zum Malima-Marsch des neuen Zeitalters aufzurütteln. Der Generalverband der Gewerkschaften Koreas ist eine politische Massenorganisation der Partei treu ergebenen Arbeiterklasse, die dank der energischen Führung und des großen Vertrauens von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gegründet und ständig verstärkt und entwickelt wurde, sowie eine mächtige Kampfformation für die Verwirklichung der koreanischen Revolution. Die Arbeiterklasse und der Generalverband der Gewerkschaften Koreas überwanden mit absolutem Vertrauen und revolutionärer Pflichttreue zu den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die großen Schwierigkeiten und Bewährungsproben an der Spitze und unterstützten die Partei und den Führer ganz treu. Unser Volk hat sich heute unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu den Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas vorgelegt wurde, zum feierlichen Kampf für den Aufbau des starken sozialistischen Staates erhoben. Im heutigen gesamten nationalen Generalmarsch sollen die Arbeiter, die starken revolutionären Charakter, hohe Organisiertheit und unerschöpfliche Schaffenskraft haben, selbstverständlich eine aktive und führende Rolle spielen. Die Partei der Arbeit Koreas verlieh der koreanischen Arbeiterklasse, die die Idee und Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il treu unterstützen, den ehrenvollen Titel »Heroische Kim Il-sung und Kim Jong-il Arbeiterklasse«. Die heroische Kim Il-sung und Kim Jong-il Arbeiterklasse soll als Lokomotive, die unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die Generalmarschformation an der Spitze führt und als Vorbild der Gesellschaft den Aufbau des starken sozialistischen Staates kräftig vorantreiben. Die Arbeit des Gewerkschaftsverbandes ist entscheidend zu verbessern und zu verstärken, damit die Arbeiter ihre heilige epokale Mission richtig erfüllen können. Der Generalverband der Gewerkschaften Koreas soll die Umgestaltung des ganzen Verbandes getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus als seine Hauptkampfaufgabe betrachten. Im Generalverband soll das einheitliche Führungssystem der Partei noch konsequenter hergestellt werden. Durch die Intensivierung der Leitung des organisatorisch-ideologischen Lebens aller Mitglieder des Generalverbandes sind sie zu den wahren Kim Il-sungisten, Kim Jong-ilisten konsequent zu entwickeln. Die Arbeiter und die Gewerkschaftler sollen zum Aufbau des starken sozialistischen Staates tatkräftig organisiert und mobilisiert werden, wobei sie die Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft konsequent durchsetzen sollen. Die Organisationen des Gewerkschaftsverbandes sollen unter den Arbeitern und Gewerkschaftlern die sportlichen, kulturellen und künstlerischen Tätigkeiten der Massen fördern, die Arbeit für die Herstellung der Produktions- und Lebenskultur energisch durchführen, dadurch eine neue Kultur der Arbeiterklasse schaffen und für eine pulsierende Atmosphäre der Gesellschaft sorgen. Im Einklang mit der realen Forderung, dass der Aufbau des starken sozialistischen Staates in einer neuen hohen Etappe vorangetrieben wird, sollen die Organisationen des Generalverbandes verschiedene Massenbewegungen, darunter die Bewegung für sozialistischen Wettbewerb, die Massenbewegung um technische Erneuerung, die Bewegung um vorbildlich gepflegte Maschinen, in der es darum geht, der Aktion mit der Drehbank Nummer 26 nachzueifern und die Bewegung für schöne Taten aktiv organisieren und entfalten, damit die Arbeiter und Gewerkschaftler ihre Leidenschaft und Weisheit für den sozialistischen Aufbau einsetzen können. Es ist eine wichtige Aufgabe der Arbeiterklasse und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, für die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt zu kämpfen. Um die Aufgaben des Generalverbandes erfolgreich zu erfüllen, sollen die Organisationen des Generalverbandes aller Ebenen verstärkt und ihre Funktion und Rolle erhöht werden. Die Parteiorganisationen sollen auf die Arbeit des Generalverbandes großen Wert legen und ihn aktiv unterstützen. Im Schreiben gab Kim Jong-un seiner festen Überzeugung davon Ausdruck, dass alle Arbeiter, Gewerkschaftler und Organisationen des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas getreu dem erhabenen Vorhaben von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre heilige Mission und Aufgabe vor dem Vaterland und der Revolution ausgezeichnet erfüllen, dadurch den heroischen Geist der Kim Il-sung und Kim Jong-il Arbeiterklasse nachhaltig demonstrieren und einen aktiven Beitrag dazu leisten werden, den endgültigen Sieg beim Aufbau des starken sozialistischen Staates zu beschleunigen.